nicht mehr so lange, dann lachen wir über Frankensteins Stümpereien. Genau nach Plan, wie auf einer Hühnchenfarm. Menschenproduktion. Retortenkinder, was wird aus euch? Arbeitsmänner, Freizeitfrauen, werdet ihr die Sklaven sein? Oder bringt ihr uns alle um? Thank you. Thank you.